Ich bin ein bisschen angeschlagen. Die Fahrt in dem offenen Doppeldeckerbus war wirklich wunderschön, aber vielleicht war es auch semi-schlau. Es hatte bestimmt einen Grund, warum die anderen Fahrgäste unter dem überdachten Teil saßen. Aus dem Grund sind wir den Tag heute etwas ruhiger angegangen. Dass wir aufwachen, ich möchte dich heute nicht mehr unterbrechen. Ja, aber wir müssen noch sagen, was wir trinken. Ja. Wir trinken heute einen 2011er Stellenbosch Hills Cabernet Sauvignon. Sehr guter Wein. Ja. Kurz zur Erklärung, machen heute einen Shorty, weil ich dich dann unter die Decke stecke, es schön warm und mucklig hast. Ja. Bevor du dich auch noch anfängst, über den doch so kalten Winter zu beschweren. Ich bin kurz davor. Aber ich tue es nicht. Als wir heute Morgen aufgewacht sind, war es diesig, regnerisch, durchweg dunkel bewölkt. Und deshalb haben wir den Tag ruhig angehen lassen. Wir haben erstmal die leider live verpasste Keynote geguckt. Das ist ja sehr wichtig. Und sind dann erstmal sehr entspannt frühstücken gegangen. Auch sehr wichtig. Und dann haben wir, yay, endlich die Mission vollendet, eine MyCity-Buskarte zu erstehen. Entschuldigung, wollte ich nicht mehr unterbrechen. For the record, wir haben Anfang Juni 2014. Du weißt, der Podcast wäre noch in 100 Jahren gehört. Apple-Keynote lief irgendwann. Und ich habe den Morgen genutzt, um mir die reinzuziehen, stieß es dann dazu. Ja. War es interessant für dich? Ja. Also ich bin ja jetzt kein ausgesprochener Apple-Fanboy. Nichtsdestotrotz habe ich mir das ganz gerne angeguckt. Das war auch interessant. Vor allem auch wegen der menschlichen Regung. Das fand ich den interessanteren Part, weil es war wirklich ganz, ganz spannend zu beobachten, wie dann doch so dem ein oder anderen Zuschauer dieser Keynote, es gab ja auch Schwenks in den Zuschauerraum, und die waren offenbar teilweise zu Tränen gerührt. Mhm. Das fand ich spannend. Emotional sehr aufgeladen, ja. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass so ein kleiner Entwickler irgendwie für den Trip roundabout 8.000 bis 10.000 Euro zahlt, inklusive Eintritt, dann erwarte ich auch, dass die zu Tränen rühren. Ja. Ja. Nur das am Rande, um den Kontext zu bieten. Jetzt, gut, das lässt mich die Begeisterung jetzt natürlich besser verstehen. Ich war auch begeistert. Total. Ja. Ja. Es war nicht so schlimm, wie es erwartet war. Das ist mein einziger Kommentar, den ich dazu ablasse. Okay. Dann können wir wieder zurück zur MyCity-Buscard. Mhm. Das wäre total schön. Ja. Also wir haben versucht, anhand von Kartenmaterial, das wir haben, also sowohl in Papierform als auch als Offline-Kartenmaterial auf dem Handy, die MyCity-Bus-Station zu finden, was gar nicht so leicht war. Wir sind dann irgendwann im Einkaufszentrum gelandet und haben dort bei einer Bank gefragt. Mhm. Weil dieser MyCity-Bus, der wird unterhalten von der Absa-Bank. Und da haben wir gedacht, okay, prima. Vielleicht verkaufen die ja auch die Karten. Also sind wir da rein. Sehr interessant war, dass die Sicherheitsschleusen haben. Also das heißt, man muss erst außen durch eine Eingangstür, dann ist man in der Schleuse. Und wenn dann die Tür nach draußen geschlossen ist, erst dann geht die zweite Tür auf. Gut, das haben wir uns erkundigt. Die haben uns dann etwa 500 Meter weitergeschickt. Und dort war dann wirklich so eine Art, sie nannten das My City Kiosk. Dort konnten wir dann die Karte erwerben. Das ging auch dieses Mal problemlos. Und sind dann direkt an dieser Station eingestiegen. Man musste durch solche, ja, durch so eine Art Drehschranke und dann gleich die Karte benutzen zum Einchecken. Und von dort sind wir dann mit dem Bus losgezogen und haben uns aufgrund der persönlichen Gegebenheiten und der Wetterlage entschlossen, das Two Oceans Aquarium zu besuchen. Mhm. Darf ich dich kurz einen Einschub machen? Du darfst. Ich probiere gerade die Apps zu finden, die wir nur nutzen, weil die würde ich ganz gerne nennen. Ich finde sie gerade nicht, verlinke sie dann in den Shownotes. Für die Kartenmap heißt die CPT Cape Town, was eine Offline-Karte ist, die eigentlich nur GPS braucht, um den Standort zu lokalisieren. Die finde ich persönlich ganz gut, sehr übersichtlich, OpenStreetMap-Material und funktioniert im Umkreis von 30 Metern eigentlich ziemlich genau, ohne jetzt eine SIM-Karte zu brauchen. Die richtig gute App ist diese Cape Buses oder die offizielle App von diesem Busverkehr. Die ist wohl besser mit Internet zu benutzen, funktioniert aber auch so halbwegs. Was man beachten muss, ist, dass manche Buslinien nicht drin sind, wie wir festgestellt haben. Ja, wir haben jetzt auf dem Rückweg, wollten wir die Buslinie 103 nehmen. Und es gab an dem Civic Center, das ist so eine Art Umschlagsbahnhof, gibt es teilweise dann Gates, die für eine Buslinie nur sind und teilweise auch welche, die werden von zwei Buslinien angefahren. Und wir waren jetzt an so einem Gate, das wurde von der 103 und von der 106 angefahren und wir konnten nicht erkennen, in welchem Bus wir stiegen. Wir sind dann trotzdem eingestiegen. Also ich sehe gerade diese MyCity-Verbindung hier, ist die 103 halt einfach noch nicht drin. Vielleicht ist die so neu, dass sie noch nicht implementiert wurde. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, ich verlinke die da nochmal. Die ist aber übersichtsmäßig und gucken, wo man hinfahren will und wann die kommen. Also die Uhrzeiten zumindest sind sehr übersichtlich gemacht, unser Fingertipp. Ja. Zwei Apps, die man durchaus empfehlen kann und die in der Tasche ganz gut sind, dabei zu haben. Definitiv. Zumal einem die App von dem MyCity Bus ja auch hilft, die nächste Bushaltestelle zu finden. Das finde ich ein gutes Feature, weil das Bushaltestellennetz ist sehr dicht. Als Ortsfremder ist es jedoch nicht immer ganz leicht zu erkennen, wo man dann hin muss. Und deshalb finde ich das sehr praktisch, dass einem dann angezeigt wird, wo die nächste ist. Ja. Und ja, hilfreiches Feature. Wir haben uns dann entschlossen, aufgrund des halt doch sehr regnerischen Morgens und erstmal sehr, sehr windigen Morgens ins Aquarium zu gehen. Ja. Da warst du stehen geblieben. Da war ich stehen geblieben. Genau, das Two Oceans Aquarium. Zeigt, wie der Name schon sagt, die Bewohner der zwei Ozeane des Kaps. Und zwar zeigen die wirklich ausschließlich einheimische Flora und Fauna. Also keine tropischen Fische oder ähnliches, sondern wirklich nur Tiere, die hier beheimatet sind. Und zwar auch in einem möglichst naturnah gestalteten Habitat, sprich naturnah gestalteten Aquarien. Und ich fand das sehr schön gemacht, weil unter anderem ganze Kelpwälder nachgestellt waren. Den Kelp, den hatten wir auch live schon am Strand gesehen. Kelp ist was? Kelp ist so eine, ich weiß offen gesagt nicht, ob es eine Algenart ist oder ob es eine Pflanzenart ist. Also auf alle Fälle ist es ein Unterwassergewächs, das eine Art Stiel hat, wie wir gelernt haben. Und von diesem Stiel flattern Blätter wie lange Bahnen dann unter Wasser rum. Und diese Kelpwälder, die dienen halt als Lebensraum für ganz, ganz viele Fische, als Versteckmöglichkeit, als Aufzuchtstation. Und der Kelp wird wohl auch, wie wir selbst gesehen haben, immer wieder ausgerissen von der Brandung. Und dann den langen, braunen, wurzelähnlichen Gebilden an den Strand gespült. Ich glaube, auf den Bildern, die ich heute Morgen gepostet habe, ich habe Bilder von Camps Bay als Album eingestellt, sind sie nicht zu sehen. Aber da haben wir sie vermehrt am Strand liegen, in solchen Türmen. So. Ist, wenn sie am Strand liegen, nicht unbedingt hübsch. Wenn sie unter Wasser stehen, sind sie sehr grazil und sehr hübsch. Ja. Finde ich. Also, ich muss mir vorstellen, so Meter, anderthalb maximal ein Stern. So flaschendick unten. Nach oben hin etwas schmäler zugehend. Mhm. Und dann braune Blätter, die, wenn sie im Wasser sind, horizontal vor sich hin wedeln. Ja, wobei ich glaube, die Größe stimmt nicht ganz. In dem einen Aquarium, das wir gesehen haben, das mindestens 4-5 Meter hoch war, wuchs der Kelp von unten bis ganz oben. Okay, wenn er nicht ausgerissen wird von der Brandung, dann... Dann wird er sehr groß. Dann wächst er wahrscheinlich endlos. Ja. Keine Ahnung. Der wird wirklich riesig. Ja. Ja. Ja, im Aquarium haben wir ganz viele Fische gesehen, einheimische. Sehr schön fand ich auch, dass es so eine Art Fischampel gab. Es gab zu den einzelnen Arten immer so eine kleine Erklärungstafel mit der Gattung und dann jeweils ein Fischsymbol, entweder ein Rot, Orange oder Grün. Und die grün gekennzeichneten Fische waren nicht gefährdet und alle anderen schon. Ich kann gleich vorab sagen, die meisten Fischarten waren als orange oder rot gekennzeichnet. Gut, was einem eigentlich relativ klar ist, weil alle Meere überfischt sind, aber... War doch mal eindrucksvoll zu sehen, wie viele das dann wirklich sind. Ja. Und zusätzlich zu den Fischen wurde auch auf einheimische Frösche und Kröten hingewiesen. Mhm. Fand ich auch ganz spannend. Und Süßwasserfische. Also es gibt hier auch durchaus Süßwasser. Die man in Flüssen. In Flüssen und Seen, genau. Und Pinguine. Ja. Ja, Pinguine. Haben wir gesehen. Zwei verschiedene Arten, also den afrikanischen Pinguin. Mhm. Und wie heißt der andere? Clownspinguin oder so? Mit den Barthaaren? Ich muss es leider gerade passen. Weiß ich auch nicht mehr. Wir reichen das nachher schon uns. Ja. Die Pinguine fand ich natürlich super toll. Ja. Ja. Ja. Die Schere eines afrikanischen Lobster haben wir gesehen, auch gefährdet. Mhm. Und was ich persönlich besonders schön fand, ich bin ein Fan von Seepferdchen. Das gebe ich hiermit ganz offen zu. Es gibt ungefähr 40 Seepferdchenarten und 5 davon sind auch in Afrika beheimatet. Und wir haben dort live gesehen, das Neißner Seepferdchen. Neißner ist ein paar hundert Kilometer hier die Küste entlang. Also wenn man die Garden Route entlang fährt, kommt man auch an Neißner vorbei. Und ich meine, in Neißner gibt es auch entweder Seelöwen oder Robben. Okay. Ja. Ich muss hier spontan an Porzellan denken, aber es ist was anderes. Das ist was, ja. Das ist Meißner. Und Neißner schreibt sich K-N-Y-S-N-A. Ja. Aquarium sonst der Besuch? Kannst du den empfehlen? Den Besuch kann ich wirklich sehr empfehlen. Allein deshalb, weil es hier um einheimische Arten geht. Es geht auch speziell um Artenschutz. Entlang der Wände sind auch immer wieder Schautafeln mit sehr viel Infomaterial. Wenn man sich weitergehend damit beschäftigen möchte, es wird auf die Verdreckung der Meere aufmerksam gemacht. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Artenvielfalt dadurch extrem bedroht ist, teilweise mit drastischen Bildern. Das will ich jetzt nicht verhehlen. Also die Fotos sind teilweise unschön, aber das ist einfach realistisch, ja. Das ist die Realität. Ja. Es ist eine schöne Robbe zu sehen, die in einem Plastikseil zerfleischt wird. Da braucht man nicht drüber reden, aber das ist die Realität und es gilt darauf aufmerksam zu machen. Und die Leute zu sensibilisieren, dass sie keine Plastiktüten und Ähnliches in Gewässer schmeißen. Ja. Mhm. Und deshalb ist das, denke ich, ein wertvoller Beitrag, um die hiesige Tierwelt an und um das Wasser zu schützen und zu erhalten. Ja. Aber außerdem fand ich sehr positiv, im Gegensatz zu vergleichbaren Einrichtungen in Europa ist das Thema Merchandising oder Geld sammeln sehr subtil. Natürlich gibt es am Ende dieses Aquariums einen Shop, wo man allerlei Tant und T-Shirts und hast du nicht gesehen kaufen kann, muss man aber nicht. Wir haben in Deutschland mal ein Sea Life besucht. Und also gerade wenn man das in Relation sieht, ja, es ist also das Sea Life in Deutschland, das zielt halt drauf ab, also dem Besucher quasi alle 2 Meter irgendwie Geld aus der Tasche zu locken. Ob das irgendwie so ein Wunschbrunnen ist oder irgendwelche komischen Geräte, wo man Euro reinsteckt und kann sich dann so eine Plakette pressen oder wie auch immer. Und das war hier nicht. Ja. Also abgesehen von den Tieren, die absolut sehenswert sind und gut gezeigt wurden, diesen Aspekt, den du gerade ansprichst, aus zweierlei Hinsicht besuchenswert. Einerseits, was du schon erwähnt hast, das Aufzeigen des Problems des Meeres, ja, und Verschmutzung und Überfischung etc. Ohne den psychologischen Kick direkt nach einem Tunnel, durch den du durchgehen musst, wo das eben gezeigt wird, direkt danach auf die Tränendrüse drücken, um direkt danach irgendwie abzukassieren. Ja. Was typisches Sea Life Konzept ist, und es, ne, zeigt was Schönes, dieser Aspekt und dieser süße Aspekt, und zeigst dann diese süßen Pinguine, führst den Besucher danach durch was er eigentlich nicht sehen will, was ihn unheimlich berührt, um ihn daraufhin sein Gewissen frei zu verkaufen durch Spenden. Fand da überhaupt nicht statt. Also die Information war gegeben, die schönen Tiere war gegeben, also das fürs Auge, trotzdem Information, aber ohne ja designten psychologischen Hintergedanken. Ja. Was ich total angenehm fand. Ja, also ich fand die Qualität der Information auch gut. Es war kein emotionales, ach, es ist alles so schlimm, sondern es waren einfach fundierte, realistische Informationen. Ja. Ohne diesen psychologischen Hebel anzusetzen. Genau, das trifft es, ja. Der zweite Punkt war, den ich persönlich sehr empfehlenswert finde, ist, es war nicht auf Kinder ausgerichtet, was du allein an der Betrachtungshöhe der Becken gesehen hast. Ja. Ja. Sondern für normale Erwachsenenbesucher. Klar gab es auch, weißt du, also Kinder wurden jetzt, es war jetzt nicht, dass die da keinen Spaß drin hatten oder sowas. Ja. Wir waren ja auch da, aber es war nicht explizit darauf ausgelegt, was ich super angenehm finde. Zum Zweiten, dass sich Gedanken darüber gemacht wurde, dass man sich da drin wohlfühlt. Also A, von der Anordnung, B, von wie Sachen ausgestellt sind, C, von Akustik etc. Ja. Das war, man hat gemerkt, das war durchdacht. Ja, so. Und das hat einem halt auch den Spaß dabei gegeben, sich auch mal länger an einem Aquarium aufzuhalten und mal die Informationen durchzulesen und so, weil man weder gedrängelt wurde, noch irgendwie durch Widerhall oder sowas einfach unangenehme Atmosphäre hatte. Ja, also ich fand's auch gut, dass auch meistens bei den meisten Aquarien gab es entweder eine Sitzgelegenheit oder irgendwie eine Stufe oder was, sodass man auch ohne weiteres sich dann mal vor den Becken setzen konnte und längere Zeit beobachten in aller Ruhe. Ja. Und es war jetzt vom Besucherstand her, gut, wir hatten jetzt Nebensaison, aber es waren nicht viele Besucher da, sodass wir sehr viele Becken wirklich in aller Ruhe sehr lange zu zweit betrachten konnten. Sehr intensiv, ohne dann durch andere gestört zu werden. Fand ich sehr angenehm. Also ich glaube, wir erwähnen das auch nochmal so explizit, weil ohne darüber gesprochen zu haben, ich glaube, wir hatten schon andere Erwartungen. Also ich befürchtete, es sei mehr touristisch und mehr auf Effekt aus. Ja. Und im Fokus und im Hauptspotlight standen Tiere. So, das, wie es eigentlich sein soll. Einfach gut. Ja, ich hatte mir im Vorfeld ein bisschen was drüber angelesen, deshalb bin ich auch mit der Erwartung hingegangen, dass es so ist. Hat sich voll erfüllt. Ja. Alles prima. Gut. Ne? Den Shop am Ende und irgendwie die Snackbar, die kann man weglassen. Ja, also es sind Dinge, an denen muss man nicht partizipieren, wenn man das nicht möchte. Ich finde es aber durchaus auch okay, wenn sich natürlich eine Institution wie dieses Aquarium auch durch Shopverkäufe finanzieren muss. Klar. Das ist für mich bis zum gewissen Grad auch logisch, weil der Unterhalt von vielen, vielen Millionen Litern Aquarium ist auch entsprechend teuer. Allein die Heizkosten, egal wie schlau man das anstellt, dass entstandene Abwärme weiter genutzt wird, um Aquarien zu heizen. Das ist total schön, aber es kostet unheimlich viel Geld. Jetzt mal ganz persönlich und sensationell, was hat dir am besten gefallen? eigentlich zwei Sachen. Mhm. Eigentlich zwei Sachen. Die Seepferdchen, die Neißner Seepferdchen. Die fand ich super. Für die hätte ich mir allerdings ein etwas größeres Aquarium gewünscht und mehr Pflanzenbewuchs, ja, irgendwie zum Festhalten. Also ich, das war toll, so viele auf einen Platz zu sehen, aber ich weiß nicht, ob die in der Natur wirklich so dicht zusammenleben. Mhm. Wage ich es mal zu bezweifeln, ohne ja, das irgendwie begründen zu können. So rein vom Gefühl her. Mhm. Und sehr toll fand ich auch die Schildkröte. Yoshi. Ich werde das Video dann zu YouTube hochladen. Mhm. Ich wollte uns verlinken. Ja. Ja. Mhm. Wir kamen relativ am Ende unseres Durchgangs kamen wir zu einem der Megabecken, also mit dieser eben erwähnten Zahl, 20 Millionen Liter, unglaublich ist, was also ein Gesellschaftsaquarium war mit Gelbflossen, Thunfischen, Haien und noch ganz vielen anderen Fischen. Und da fand wohl vorher eine Schaufütterung statt, zu der wir dann dazu stießen. Und da hat ein netter Mann einige Dinge erklärt. Unter anderem, dass Yoshi von einem Privatmann entzogen wurde, weil es auch illegal ist, in Südafrika Meeresschildkröten zu halten. Und sie eben aufgenommen haben und extra für Yoshi die Wassertemperatur auf 19 Grad erhöht haben. Ja. Weil Yoshi als Reptil einfach mit den üblichen 13 Grad, die das Meer da sonst so hat und die den Haien und den Thunfischen egal ist, aber Yoshi eben nicht so gut klarkommt. Und ja, Yoshi war eine prächtig entwickelte Schildkröte. Ja. Und nach unserem Eindruck nach das intelligenteste Tier im Becken. Ja, also das Einzige in diesem Becken, wie wir gedacht haben, was man merkt, wenn es einmal im Kreis geschwommen ist. Mhm. Dann muss ich sagen, in der Mitte dieses Riesenbeckens stand ein Felsen und die Fische schwammen immer um diesen Felsen rum. Meistens in die eine Richtung, einer in die andere Richtung und Yoshi kreuz und quer, mhm, so auch sehr zielstrebig. Dann wieder, also wir haben da diesen, ja, weiß nicht, zweite Hälfte des Vortrages mitbekommen, der da gerade stattgefunden hat oder kurz nach Anfang gekommen ist, weiß ich nicht so genau. Mhm. Was mich immer so persönlich stutzig macht und ich so toll finde, ja, wie Leute nach Vorträgen oder nach Kongressen oder sowas intelligente Fragen stellen können. Mhm. Also mir persönlich fällt immer nie eine Frage, ja, ein und dann stellt jemand eine total tolle Frage. Ich sage, hey, das interessiert mich total, ja. Mhm. Aber ich selbst komme nie drauf in der Situation. Und jemand fragte, warum denn alle Fische links rumschwimmen. Mhm. Und wer die Antwort weiß, kann sie in die Kommentare schreiben. Unter dieser Episode. Okay. Ja. Und dann sind wir wieder mit dem Bus nach Hause gefahren. Ja, wir haben noch, da wir eh schon mal da waren, an der Waterfront, sind wir noch kurz in diese Shopping Mall und haben yay, eine SIM-Karte, ja, fürs Telefon gekauft. Ja, mit 4 Giga, 2 Giga, 4 3. Giga, 3 goldene Mitte. Mhm. 3 Gig haben bezahlt. 299 Rand. Ja, müssen sie jetzt noch irgendwie in Betrieb nehmen. Jo. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Dann noch eine südafrikanische Telefonnummer haben. Hey. Yay. Wunderbar. In diesem Sinne, 2 Missionen erfüllt. Buskarte, Handykarte. Jetzt geht's erstmal in die Haie und morgen sehen wir weiter. Ja, ich steck dich jetzt ins warme Bett. Okay. Gute Nacht. Auf Wiedersehen.